Was hat denn der Apostel Paulus damals zu den verschiedenen Gruppen in Korinth gesagt? Er fragte die Korinther: Wie ist das? Ihr beruft euch auf meinen Namen. Ist vielleicht Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf meinen, des Paulus Namen getauft worden? Ich weiß wohl, die Juden suchen nach Machtbeweisen, die Griechen wollen Weisheit. Ich habe euch Christus, den Gekreuzigten, verkündigt. Ihr seid klug. Jeder weiß es noch besser als der andere. Ich bin dumm und unsinnig. Ihr seid stark, ich bin schwach. Ihr seid vernünftig, ich bin unklug. Käme es aber auf Klugheit an, auf Stärke oder Besserwissen, so wäre dem Tod Christi der Sinn genommen. Der Sinn des Todes Christi aber ist Hingabe, Liebe. Wo bleibt die Liebe? So fragte Paulus die Christen in Korinth vor 1900 Jahren. Die Frage ist geblieben. Ja, aber das, was die Leute an der Türe sagen und was sie schreiben, das ist alles so verwirrend. Warum feiern wir Christen denn den Sonntag anstelle des Sabbat? Als die Frau an meiner Tür davon sprach, habe ich ihr keine rechte Antwort geben können. Der Sonntag ist der Auferstehungstag Christi. Deshalb haben die Christen, wahrscheinlich zuerst in Antiochien, in Syrien, angefangen, den Sonntag zu feiern als den Tag der Erinnerung an die Auferstehung. Wenn die Juden den Sabbat als den siebten Tag feierten, dann wollten die Christen mit der Feier des ersten Tages der Woche ein frohes Bekenntnis ablegen zu dem neuen Anfang, den Gott mit der Menschheit durch Christus gemacht hat. Es ist eine neue Schöpfung. Da sieht man's wieder. Man müsste viel mehr Bescheid wissen. Ja, es ist schon so. Die Sekten zwingen uns, dass wir aus unserer Gleichgültigkeit herauskommen. Es ist gut für uns, wenn die Fragen, die sie an uns stellen, uns veranlassen, selber wieder Fragen zu lernen und nicht einfach alles so gedankenlos hinzunehmen. Sie helfen uns dazu, dass wir die Bibel wieder lesen lernen. Aber im Zusammenhang, nicht nur einzelne Stellen daraus. Sonst kann man in die Irre gehen. Da hätte ich gleich noch eine Frage. Was ist das eigentlich, eine Sekte? Und was bedeutet das Wort Sekte? Kennen Sie das Wort Sektor? Das heißt Ausschnitt. Kommt von dem lateinischen Secare, schneiden, abschneiden. Und denken Sie an einen Kuchen, von dem man einzelne Stücke abschneidet. So nehmen auch die Sekten ein Stück der biblischen Wahrheit und stellen es ganz groß in den Mittelpunkt. Jehovas Zeugen zum Beispiel das Ende der Welt und das kommende tausendjährige Reich. Die Adventisten das Sabbatgebot, die Pfingstler die Geistesgaben und so weiter. Da steht dann nicht mehr Christus im Mittelpunkt, sondern die einzelne Lehre. Sie, die eigentlich bestenfalls nur ein Stück der biblischen Botschaft ist, wird von den Sekten zur Hauptsache gemacht. Das Teil wird für das Ganze genommen. So wird die Lehre der Sekte zur Sonderlehre, mit der sie sich von der gesamten Kirche absondert, abtrennt oder abgetrennt ausgestoßen wird. Und nun ist sie ein Stück der Kirche außerhalb der Kirche. Der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom hat einmal gesagt: Wir sind voneinander getrennt, wenn wir auf uns selber sehen und trotzig oder stolz das Unsere festhalten wollen. Wenn wir aber auf Christus sehen und je näher wir dem gekreuzigten Christus kommen, umso näher kommen wir auch einander. Der Rat mag stimmen, aber darum geht ja der Streit. Wie komme ich näher zu Christus und zum Reiche Gottes? Ich habe das so verstanden, dass der Stolz und die Rechthaberei das Schlimmste an uns Menschen und das Allerschlimmste an uns Christen ist. Wir müssen uns selber immer wieder neu fragen lassen und müssen immer wieder lernen, die Bibel zu fragen, was die Wahrheit ist. Peinlich war nur, dass dieses Fragen meist in Halbwahrheiten mündete oder in die Resignation des Pilatus: Was ist Wahrheit? Besonders vor dem schnellen Verdammen und Richten sollten wir uns hüten. Und mit dem Sich-Trennen wahrscheinlich sehr vorsichtig sein. Wie wenn Jesus keine Geduld mit uns hätte.